Das hier geht raus an alle bescheuerten kleinen fetten Scheißkinder, die die fette Scheiße voll fett anscheißen, ey. Die Person über die Schlechtlinge ist dermaßen fett, dass ihr euch hier vor Fett in die Hose scheißt. Ihr fetten bescheuerten Scheiß verfickten Kackkinder. Yo, check das. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer fette Fett. Die Bäume sind im Himmel, neben mir da liegt ein Fett. Nur eine Zwecke fickt ihr euch und what the fucking man is fuck. Stell vor, die Jacke zu brechen, ihr habt es überall bekannt. Und die Zwecke sind ein Beine, um ihn rumgeschlucken.